Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Samstag. Ich bin wieder ganz entspannt mit einem milden Lauf heute Morgen in den Tag gestartet. 10 Kilometer habe ich gemacht um ungefähr 7 Uhr, kurz vor 7. Da war die Luft noch schön kühl, wir hatten noch keine 20 Grad. Und das ist dann wirklich eine tolle Sache gewesen. Habe einen schönen Lauf gemacht. Im Gym war ich heute nicht, weil heute habe ich einfach mal Rest Day, was Gym angeht, zwischengeschoben. Und morgen geht es dann im Gym weiter. Da geht es dann mit Beine und Core-Muskulatur weiter. Ja, das geht. Also das Joggen mache ich ja so regelmäßig, dass das bei mir jetzt keinen großen Muskelkater mehr auslöst. Und deswegen kann ich dann morgen ganz entspannt ins Gym. Worauf ich mich auch schon sehr freue, ist, dass ich die Wettervorhersage sage, dass wir morgen nur 21 Grad haben. Und also ich hoffe, dass der Sommer noch ein bisschen bleibt, aber 21 Grad ist doch eine schöne Temperatur. Ich freue mich nämlich wieder auf so eine leichte Luft, die man gut atmen kann, weil das war mir jetzt echt ein bisschen zu viel, was wir hier die letzten Tage hatten. Weil auch wenn sich die Wände bei den Immobilien, am Anfang geht es immer noch, das ist recht kühl, aber wenn es so lange so warm ist, dann heizt sich das Ganze ein bisschen alles auf und ja, dann kriegt man die Luft hier kaum noch kühl. Also kurz mal abends kann man dann mal hier richtig durchlüften, aber morgens steht die Sonne hier wieder drauf von allen Seiten und ja, dann heizt sich das hier halt gewaltig auf. Und deswegen bin ich froh, wenn wir wieder ein bisschen also von diesen 30 Grad wegkommen. So wieder Richtung 25, 24 Grad. Also einfach irgendwas mit frischer, leichter Luft und diese hohe Luftfeuchtigkeit möchte ich auch nicht mehr haben. Also so langsam reicht mir das. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wo ihr so herkommt und wie das bei euch ist. Ist ja auch mal interessant zu wissen. Ich kann gleich mal gucken, was haben wir hier gerade bei mir aktuell. Wir haben Stand jetzt 27 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 50%. Tja, laut Microsoft Wetter-App. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, Absprachen mit Frauen kann man nicht trauen. Und ich möchte euch da nochmal verschiedene Beispiele für geben, wie sich das im echten Leben darstellen kann und wie sich das bei mir, also wie es mir diese Wahrheit mir verabreicht wurde, wie mir diese rote Pille reingedrückt wurde, schon immer im Leben. Ich hatte sie nur nicht verstanden. Jetzt möchte ich einfach mal so ein paar Erlebnisse mit euch teilen. Ich hatte ja das eine Video gemacht, was ich meine eine Klassenkameradin, als ich meine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht hat, rausgenommen habe in der Berufsschule, was sie sich rausnehmen konnte im Vergleich zu mir, was ich mir überhaupt nicht rausnehmen konnte und wie an mir ein Exempel statuiert wurde für viel weniger und wie bei ihr sich sogar noch entschuldigt wurde für völliges Freidrehen. Also das ist wirklich eine verrückte Welt. Ich werde das Video für den einen oder anderen, der es noch nicht gesehen hat, hier nochmal am Ende rechts oder links, weiß ich noch gar nicht, hier oben, wisst ihr ja, kommt dann dieses Video, da werde ich es nochmal verlinken. Und an der gleichen Berufsschule hatte ich auch ein tolles Erlebnis. Also ich hatte eine Englischlehrerin, also wie gesagt, das war Automobilkaufleute, Kaufmann, Kauffrau, drittes Lehrjahr. Und da war das dann so, dass es war mir ja bewusst damals vom Mindset, das ist mein letztes Zeugnis. Und wir hatten unter anderem auch Englisch. Da wurde uns so viel so für dieses Business-Englisch, dieses Contract-Englisch, also Vertragsabschlüsse und so weiter erzielen. Und das Interessante war, ich hatte eine Englischlehrerin und dann ging es so Richtung Zeugnisbesprechung, so haben wir in der Klasse gemacht, so wie sehen die Noten aus, hat sie dann verlesen. Und dann sagte sie bei mir, ja, eigentlich würde sie mir gerne 2 geben, aber aufgrund dieser oder jener Inaktivitäten meinerseits müsste sie mir da ist wohl eher geneigt, mir doch eine 3 zu geben. Und das reichte dann doch nicht ganz für eine 2 und die eine Klassenarbeit war nicht so toll. Und dann sagte ich zu ihr, ja, also ist ja nicht so schön. Und dann sagt sie, naja, wir können ja hier nach der Stunde nochmal sprechen. Und dann waren alle weg und dann bin ich nochmal zu ihr hin. Wir wollten ja nochmal sprechen über die Note. Und dann sagte sie zu mir, naja, sagt sie, also sie würde mir eine 2 geben. Ich sage, ja, das wäre auch toll, sage ich, weil das ist mein letztes Zeugnis. Damals hatte ich noch vom Kopf, das hat irgendeine Relevanz für mein Leben, was da in diesem Zeugnis steht. Heute habe ich verstanden, dass das null Relevanz hat für mein Leben und ich weiß auch gar nicht mehr, wo dieses Zeugnis überhaupt ist. Also ich würde es nicht mehr finden. Damals hatte ich aber jedenfalls war ich der Meinung, das ist mein letztes Zeugnis, das ich jemals irgendwohin verschicken müsste. Und daher war es mir schon wichtig, dass das so einigermaßen passt. Und da war eine 2 natürlich besser als eine 3. Und naja, sagte sie, wenn ich dann jedenfalls hier noch irgendeine Hokuspokus-Arbeit, so eine Beschäftigungstherapie, wenn ich da irgendwie so ein bisschen was niederschreiben würde oder so eine Art Referat oder zu irgendeinem Thema, was sie mir da gegeben hat, dann, wenn ich das mache, sagt sie, dann würde sie mir eine 2 geben. Das müsste ich auch in der Klasse gar nicht verlesen. Sie will das einfach nur als Fleißarbeit von mir haben, so hat sie das damals genannt. Und wenn ich ihr das gebe, dann haben wir beide hier, dann gibt sie mir eine 2. So war die Absprache. Und ich mich dann natürlich da 3-4 Tage dran gesetzt, habe das alles fertig gemacht und habe ihr das dann gegeben. Wir hatten ja immer nur, ich weiß gar nicht mehr, was, einmal oder zweimal die Woche hatten wir Berufsschule dann. Ich kann auch sein, dass wir nur noch einmal hatten oder alle 2 Wochen, schon viel zu lange her. Jedenfalls habe ich ihr das gegeben und dann dachte ich, okay, fertig. Sie sagt, danke schön, dann haben wir es. Und dann dachte ich, alles klar, schön, das ist unsere Absprache, ich kriege meine Note. Dann kam der Tag der Zeugnisausgabe. Und ich gucke mir mein Zeugnis in die Hand, gucke mir das an. Kann ja wohl nicht wahr sein. Englisch steht da eine 3. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe es erst für einen Druckfehler gehalten. Aber steht tatsächlich eine 3. Das ist doch nicht ihr Ernst, dachte ich jetzt, weil wir haben eine Absprache. Ich habe extra 4 Tage lang diese Fleißarbeit gemacht, wie sie das genannt hat, und war auch fleißig, damit ich meinen Teil der Absprache erfülle für diese Note. Ich konnte es gar nicht glauben und bin dann am Ende der Stunde, das war der Klassenlehrer und die Englischlehrerin war eine andere, bin ich dann mit dem Zeugnis in der Hand durch dieses ganze Schulgebäude, in Burgdorf war das damals, bei Hannover, bin ich durch dieses ganze Schulgebäude gelaufen und habe diese Lehrerin gesucht. Und dann habe ich sie in der Klasse sitzen sehen, so auf dem Schreibtisch saß sie und hat sich mit einer anderen Lehrerin unterhalten. Und ich habe ihren Namen vergessen, aber ich bin da rein, ich sage, hallo Frau, sage ich, habe ihr das Zeugnis gezeigt, sage ich, was soll denn das, sage ich, wir beide hatten noch eine Absprache. Da sagt sie zu mir, was denn für eine Absprache? Ich sage, ja, dass wenn ich das und das mache und bei Ihnen abgebe, dann haben Sie mir zugesagt, würden Sie, weil es ja genau auf der Kippe ist, sind Sie geneigt, mir dann diese 2 zu geben und wenn ich diese Fleißarbeit bei Ihnen abgebe, geben Sie mir die. So ein Gespräch hat nie stattgefunden, sagt sie zu mir. Warum ich mir denn sowas ausdenken würde. Da stand sie, die andere Lehrerin und sie. Ich sage, ich bitte Sie, sage ich, wir beide haben diese Absprache getroffen, sage ich. Ich habe 4 Tage lang diese Fleißarbeit gemacht, habe Ihnen das gegeben und Sie haben mir zugesagt, für diese Fleißarbeit, die Sie von mir noch sehen wollen, dann würden Sie die Kippe halt in die Richtung der 2 für mich bewegen. Nee, sagt sie, so ein Gespräch hat niemals stattgefunden und darüber will sie mit mir jetzt auch gar nicht weiter reden. Also ich sollte bitte meine lustigen oder meine Hirngespinste oder was sie gesagt hat, möchte sie sich jetzt nicht weiter anhören und sie bittet mich jetzt hier rauszugehen, dass sie das Gespräch mit der Kollegin fortsetzen kann. Das war für mich so richtig so, ich war ja noch jung, also ich war ja, okay, so, ach egal, dachte ich, was, ich hatte ja keine Handhabe, diese Absprache, die ich mit ihr getroffen habe, war alleine, also wir waren alleine, nachdem die Schulstunde zu Ende war, also damals der Englischunterricht und ich habe mit ihr diese Absprache getroffen und da sagt sie mir knallhart ins Gesicht, dass dieses Gespräch nie stattgefunden hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und ja, das habe ich dann so akzeptiert, weil es gab keine Handhabe, ich hatte keinen Hebel, ich hatte nichts zu beweisen, gar nichts. War menschlich dann kurz enttäuscht und dachte, ja, das ist schon heftig. Also es ist schon heftig, dass die Lehrerin mit mir so eiskalt verfährt. Und deswegen habe ich, also und auch weitergehend, ist es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, egal mit wem ich mit einer weiblichen Person eine Absprache getroffen habe, das ist kein Vertrag. Das ist nicht wie mit uns Männern. Bei uns Männern heißt es, ein Mann, ein Wort. Und ein Mann, der sein Wort nicht hält, ist ein Kackvogel. Niemand will der Mann sein, der sein Wort nicht hält. Männer können das gar nicht, sich die Realität selber so umdrehen, dass sie plötzlich ganz anders aussieht. Es gibt auch Männer, die sich nicht an ihr Wort halten, aber die sagen dann nicht, das Gespräch hat nicht stattgefunden, sondern die sagen dann, ah ja, habe ich vergessen oder tut mir leid oder kann ich nicht oder was auch immer. Aber die sagen nicht, dieses Gespräch hat nicht stattgefunden. Also die wenigsten. Bei Männern habe ich es in dieser Art und Weise noch nie erlebt. Also ich kann das wirklich bestätigen, ganz gleich, ob ich mit meiner Mutter genau das gleiche Prozedere, wenn sie sich Geld damals von mir geliehen hat. Heute weiß ich, dass wenn sie sich Geld von mir leiht, das Geld sehe ich nie wieder. Aber was mir dann erzählt wird, ja, du kriegst das Geld wieder, ich zahle es dir in Raten wieder und so weiter. Meine Ex-Freundin hat mir das Gleiche gemacht. Ja, da ist ein Sattel, der ist im Angebot, 50%, vielleicht kann ich den sogar mit Gewinn verkaufen, dann teilen wir uns den Gewinn, hat sie zu mir gesagt. Leih mir mal die 800 Euro, die brauche ich nur für 2 Wochen, dann kriegst du sie wieder. Die habe ich nie wieder gekriegt, dieses Geld. Diese Vereinbarung, die wir getroffen haben, sie hat die Worte benutzt, dann kriegst du die wieder. Das ist wirklich unglaublich. Meine Mutter hat die Worte benutzt, ich zahle dir das zurück. Ich kenne das von diversen anderen Frauen, die das auch mit Männern gemacht haben. Die erzählen ihnen alles. Die erzählen ihnen alles. Meine Ex hat mir erzählt, wenn ich erst meine Pferde hinterm Haus habe, dann, wie zufrieden sie dann ist in dem Haus und was dann das alles für positive Auswirkungen auf mein Leben hat. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Ich habe nicht einen positiven Effekt davon. Genau das Gegenteil. Unendlicher Stress. Also wirklich, nicht ein bisschen Benefit. Und deswegen, egal was ihr für eine Absprache mit Frauen trefft, also heute würde ich, wenn ich mit einer Frau eine Absprache treffe, würde ich mein Smartphone rausholen und sagen, dann nimmst es mir ja nicht übel, wenn ich das Ganze jetzt per Video festhalte. Mit Datum, bitte sag das Datum des heutigen Tages und bitte sag in die Kamera nochmal die Konditionen, auf die wir uns gerade verständigt haben, für diese Transaktion von was auch immer. Ich hatte ja irgendwann im September 2018 habe ich aufgehört zu rauchen, auch interessant. Trotzdem habe ich mir in die Schublade damals 3 Stangen Marlboro Gold gelegt. Das war damals dann meine Marke, ich bin mal über Lucky Strike dann zu Marlboro Gold, aber und dann habe ich auch aufgehört. Wie gesagt, im September habe ich dann aufgehört zu rauchen, von einem Tag auf den anderen. Und dennoch habe ich mir Zigaretten in die Schublade gelegt, 3 Stangen, weil ich weiß, dass das ist eine Krisenwährung. Also ganz gleich, was passiert, am Ende kriegt man für 3 Schachteln Zigaretten seinen Hof gepflastert. Oder, weil ihr wisst ja, wenn man jemand nach einer Substanz verlangt, dann ist er gewillt dafür, ja, sehr, sehr viele Dinge zu tun. Und deswegen sind ja so Sachen wie Whisky oder auch Zigaretten und all diese Dinge sind im Zweifelsfall ist das Währung. Und dafür habe ich mir das weggelegt. So, meine Ex hat aber noch weiter geraucht, also damals waren wir ja noch zusammen. Und immer wenn sie keine Zigaretten hatte, dann wusste sie ja, dass ich diese Zigaretten da habe. Und ich habe mit ihr eine Vereinbarung getroffen und die Vereinbarung war, okay, ist kein Problem, wenn du dann eine Schachtel davon nimmst, muss aber am Abend diese Schachtel wieder zurückgelegt werden, weil das ist nicht dafür da, dass du damit deinen Konsum befriedigst, sondern das ist einfach dafür da, dass es da ist. Dass ich im Zweifelsfall, wenn mal irgendwas passiert, darauf zugreifen kann und habe eine Art Währung in der Hand. Dafür habe ich das einfach nur so hingelegt. Das ist wie, wenn man sich Gold hinlegt beispielsweise. Zigaretten sind definitiv eine Krisenwährung. Jedenfalls hat sie dann darauf zugegriffen und anfänglich hat sie dann auch abends, ist sie zum Automaten gegangen und hat die Schachtel auch zurückgebracht. So, diese Vereinbarung hat sie dann weiter aufgeweicht, indem sie das dann irgendwann am Abend nicht mehr gemacht hat und am nächsten Tag sich die nächste Schachtel genommen hat. Dann fehlten schon 2 aus einer Stange. Gut, dann hat sie irgendwann die dritte und dann ging es so weit, dass sie dann, also sie hat die Grenzen verschoben und hat dann irgendwann die dritte genommen und hat dann aber auch 3 darauf folgend zurückgebracht. Das muss man dann auch sagen und auch 4 zurückgebracht. Das war für sie dann schon schmerzhaft, weil 4 am Stück zu kaufen kostet ja mehr Geld als eine. So. Dann habe ich gedacht, okay, das war ja auch mein Fehler dann, weil ich habe dann gesagt, okay, wenn sie dann die 3 auf einen Schlag zurückbringt, ist es ja auch okay. Also ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das hat sie aber immer weiter aufgeweicht, immer weiter aufgeweicht, immer weiter aufgeweicht. Und ich war nicht konsequent genug, muss ich auch sagen. Aber wir hatten ja eigentlich eine Absprache, an die sie sich aber nicht gehalten hat. In Summe habe ich keine 3 starken Zigaretten mehr gehabt. Die waren alle weg. Ich habe sie nie wiederbekommen. So. Und auch wenn ich mit ihr dann aufrechnen wollte, wenn sie mit mir was aufrechnen wollte, habe ich das mit in die Waagschale geworfen, aber das hatte dann keine Relevanz mehr. Wichtig war, was sie in die Waagschale geworfen hat, was sie noch von mir kriegt. Was ich noch alles ihr gegeben habe, das spielt in dem Moment keine Rolle mehr, weil das, was sie jetzt von mir verlangt, ist ja wichtiger. Alles andere können wir ja dann bereden, aber das, was sie jetzt kriegt, hat jetzt Relevanz. Deswegen, also, das ist wirklich augenöffnend, muss ich wirklich sagen. Ich habe so viele Männer gesehen, die mit Frauen irgendwelche Vereinbarungen getroffen haben, die einseitig von der Frau am Ende nicht eingehalten oder aufgekündigt oder wie auch immer wurden. Und das ist wirklich unglaublich. Und deswegen, also Geld, würde ich keiner Frau mehr Geld geben, das, ja, weiß ich nicht, 50 Euro überschreitet oder sowas. Also echte Beträge, wenn die kommen, wenn sie sich 1.000 Euro leihen, gebe ich dir garantiert dann und dann wieder. Dann habt ihr die Garantie, dass das, was sie gesagt hat, nicht eintreten wird. Das Gegenteil wird eintreten. Sie wird euch das nicht am Stichtag wiedergeben. Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Hier muss ich aber an der Stelle auch eine Lanze brechen. Also ich möchte ja nicht nur das Negative beleuchten. Ich kenne tatsächlich auch eine Frau, muss ich sagen, im Alter von ein bisschen über 30, 32 wird die sein, das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, die nimmt diese Geldthemen sehr ernst. Also das ist eine, wenn die irgendeine Verwicklung mit mir geraten ist, dass sie irgendeine Absprache mit Geld, dann ist die hundertprozentig. Also die kommt schon einen Tag früher und die ist da so geprägt, was diese Themen angeht. Und da ist die wirklich akkurat und drückt mir das Geld sofort in die Hand. Die will mir auch nichts schuldig sein, gar nichts. Die kommt sofort. Also eine dieser Art kenne ich auf hunderte dieser anderen Art. Das ist, was diese Themen angeht, ist das auch eine Perle, die unterliegt bei anderen Themen auch Female Nature und wird für ihren zukünftigen auch die Hölle auf 2 Beinen sein. Aber was diese Geldthemen angeht, mit mir ist sie hundertprozentig akkurat und da gibt es eine saubere Abrechnung. Und wenn sie was zusagt, dann hält sie sich auch da dran. Bei anderen Themen sieht das wieder ganz anders aus. Aber dieses spezielle Thema ist für sie ein Thema, wo sie sich zu 100% daran hält. Also ich habe die Lehren insoweit verstanden, dass die Absprachen, die mit einer Frau getroffen werden, deswegen heißt es ja auch ein Mann ein Wort und nicht eine Frau ein Wort. Ja, also der Frau wenn die Frau euch die Zusage trifft, könnt ihr euch eher davon ausgehen, dass sie das genauso, wie sie das zugesagt hat, nicht machen wird. Man kann sich darauf also absolut nicht verlassen. Das Gegenteil ist der Fall. Und deswegen sollte man, wenn es bei Frauen um Vereinbarungen geht, also wirklich und euch das am Ende wichtig sein könnte, dass diese Vereinbarung eingehalten wird, dann würde ich sicherstellen wollen, dass ich da, wie gesagt, mit der Kamera den Videobeweis habe. Wie gesagt, wenn du das hier nicht in die Kamera sprichst, würde ich sagen, dann hat das gar keine Relevanz. Weil ihre Worte sind, wie gesagt, die sind in der Luft und wenn es dafür keine Zeugen gibt, dann gehen die auch zum Fenster raus. In diesem Zusammenhang habe ich noch was sehr Interessantes, das möchte ich auch noch mit euch teilen. Das hat meine Ex mit mir gemacht, die ist ja auch Meisterin drin. Wenn wir über irgendwas gesprochen haben, weil wie gesagt, ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos verfolgt, wir waren wahnsinnig verwickelt. Und wenn wir beide über irgendwas gesprochen haben, was unser beider Leben tangierte, die Entscheidungen über neue Pächter oder Entscheidungen über Menschen, die da rumlaufen, die Zugang zum Grundstück bekommen, weil sie ihr Pferd hinstellen und so weiter und so weiter, dann sind wir manchmal nicht zu einem Konsens gekommen und dann musste es auch weitergehen, weil die Lebensumstände, ich hatte Termine, sie musste hierhin oder dahin. So, dann war das nicht zu Ende gesprochen, es wurde keine Entscheidung getroffen, weil mitten im Gespräch das Gespräch unterbrochen wurde aufgrund der Lebensumstände, des alltäglichen Stresses, der da zu handeln war und dementsprechend hätte das Gespräch fortgesetzt werden müssen. Jetzt hat sie einfach das gemacht, wie es nicht gemacht werden soll. Sie hat die Entscheidung getroffen und sich für oder gegen irgendwelche Leute entschieden. Und dann sage ich zu ihr, wieso machst du denn das? Sag ich, was soll denn das, dass du das jetzt so machst? Und dann war ihre Antwort, ja, wieso, wir haben doch darüber gesprochen. Das ist auch genial. Das ist also wirklich psychologisch manipulativ eine ganz tolle Geschichte. Ich sage, wir haben darüber gesprochen, sage ich, aber wir haben uns auf nichts verständigt, weder für das eine noch auf das andere. Wir hatten eine Tendenz sogar eher gegen die Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, ohne mit mir darüber zu sprechen. Wieso? Wir haben doch darüber gesprochen. Sie hat den Punkt gar nicht verstanden, dass keine Entscheidung getroffen wurde, weil unser Gespräch unterbrochen wurde und dementsprechend war das nicht möglich. So, also unglaublich. Sie sagt dann einfach, ja, wir haben darüber gesprochen und deswegen habe ich das jetzt gemacht. Wir haben noch darüber gesprochen. Damit wollte sie mich damit gaslighten quasi, dass wir darüber gesprochen haben und dass doch deswegen alles gut ist. Und jetzt gibt es noch eine Steigerung dieser Variante. Sie hat irgendwas gemacht, was sie hätte auf gar keinen Fall machen sollen. Und ich sage, was soll das denn, sage ich. Und dann sagte sie auch zu mir, ja, wir haben doch darüber gesprochen und in dem Fall, wir haben nie darüber gesprochen. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Also es hat tatsächlich nie stattgefunden. Das ist das Verrückte daran. Und da wollte sie mich in meinen Kopf stecken, dass ich mal kurz drüber nachdenke. Und das hat sie auch geschafft, dass ich dann wirklich kurz nachgedacht habe. Und dann, dieses Gespräch hat einfach nie stattgefunden. Und sie sagt eiskalt, wir haben doch darüber gesprochen in einer Selbstverständlichkeit, die würde einen Lügendetektor-Test bestehen. Die hat sich das schon selber zurechtgebaut. In ihrem Kopf hat sie das Gespräch mit mir wahrscheinlich auch geführt, aber nicht physisch sich gegenüber sitzend. Ja, Männer, also das ist die Lehre, die ich gezogen habe. Alles, was kein Videobeweis hat, wo ihr sie nicht am Ende mit konfrontieren könnt und sagen, das hast du gesagt, am 2.9. um 16 Uhr willst du da stehen und willst das und das für mich machen. Dafür hast du das und das empfangen. Man muss auch gleich die Vertragsstrafe mitdefinieren, wenn man mit einer Frau eine Absprache, wenn du dich nicht dran und dran hältst, man wird sie nicht zur Verantwortung ziehen können. Wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, dass man mit ihr auch diese Art von Vereinbarung nicht treffen kann. Sie ist nicht greifbar dafür. Das ist, weil sie auch dieses Gefühl, was wir Männer haben, dass man sagt, ich bin ein Ehrenmann. Wenn ich einem Mann eine Zusage gebe, wenn ich mir heute von irgendeinem Mann 500 Euro leihe, was ich Gott sei Dank nicht muss, aber wenn ich mir von irgendeinem Mann 500 Euro leihe, dann würde ich das und ihm die Worte jetzt benutze, nächste Woche, Freitag, kriegst du das von mir wieder, dann würde ich jetzt schon sicherstellen wollen, bevor ich diese Zusage treffen kann, muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich das kann. Und wenn der andere Mann sagen würde, okay, ich leihe dir die 500 Euro, aber nächste Woche Freitag musst du sie mir wiedergeben. Dann würde ich überlegen, kann ich sie ihm nächste Woche Freitag wiedergeben? Wenn ich zu dem Schluss komme, nein, dass ich es nicht kann, dann muss ich ihm sagen, tut mir leid, dann kann ich mir zu diesen Konditionen von dir das Geld nicht leihen, weil ich jetzt schon weiß, ich kann es dir nächste Woche Freitag nicht wiedergeben. Es geht nicht. Ich brauche das Geld, ich würde es mir gerne leihen, aber ich kann es nicht unter diesen Konditionen leihen. So würde ich das kommunizieren. Ganz offen und ehrlich. Und wenn er es mir dann nicht geben will, weil er es ja auch nächste Woche Freitag wieder braucht, dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Das ist dann die Realität. Aber ich kann nicht jetzt eine Zusage treffen, ich mache dieses oder jenes für dich, du kannst dich auf mich verlassen, nur um jetzt kurzfristig mein Ziel zu erreichen und hinten raus weiß ich jetzt schon nicht oder denke gar nicht drüber nach, wie ich meinen Teil der Vereinbarung einhalte. Und das ist also fies bei den Frauen, weil die sagen, das Gespräch hat nicht stattgefunden, wieso, wir haben doch darüber gesprochen, das ist doch alles geklärt, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Deswegen würde ich für mich jetzt also keine Vereinbarung mehr mit Frauen treffen, die irgendeine Relevanz für mein Leben haben. Ich würde nur noch so leichte Vereinbarungen, wo ich weiß, okay, wenn sie die einhält, ist das gut, wenn sie die nicht einhält, spielt das halt auch keine Rolle. Aber keine lebensrelevanten Themen würde ich mehr mit Frauen, würde ich mich nicht mehr drauf verlassen. Auf gar keinen Fall. Das ist auch der Rat, den ich euch geben kann. Die erzählen euch alles, wenn ihr jetzt beispielsweise im Leben gut positioniert seid, ihr habt ein gut gehendes Geschäft, ihr verfügt über ausreichende monetäre Ressourcen. Das ist ja so, wenn man jetzt einen gewissen Kontostand oder einen gewissen Geldbestand auch hat zum Beispiel oder eine gewisse Anzahl Autos hat und so weiter, das ist ja in der eigenen Wahrnehmung verschiebt sich das ja, was 10.000 Euro sind. Ich sag mal, für jemanden, der 150.000 Euro hat, der kann natürlich mal 10.000 Euro verleihen und ist danach genauso stabil wie vorher. Das ist so ähnlich wie wenn jemand, der 1.000 Euro hat, 100 Euro verleiht, dann hat er immer noch 900, ist ja jetzt nicht wirklich... Die Relation ist halt eine andere. Und das wissen die Frauen auch und da docken sie dann bei dem Mann an und erzählen ihm alles Mögliche. Ich habe schon so viele Männer gesehen, die am Ende von den Frauen bitter enttäuscht wurden. Also wirklich bitter enttäuscht wurden. Die wollten am Ende nicht mal mehr mit dem Mann reden. Also das ist mir zum Glück erspart geblieben. Aber ich bin auch gewaltig reingefallen. Also was dieses mit dem gemeinsamen Haus angeht und so weiter, ich habe mich auch einfach darauf verlassen. Ich bin von einem anderen Ehrgefühl der Frauen ausgegangen. Ich habe eine andere Erwartungshaltung gehabt. Ich habe gedacht, die Frauen legen innerlich genau die gleiche Verbindlichkeit für Dinge zugrunde wie ich. Tun sie aber nicht. Tun sie absolut gar nicht. Und das muss man einfach verstehen. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar. Ich denke, das kann jeder von euch wechseln. Und das sollte auch die Information, denke ich mal, ist es auch wert, sie mit dem einen oder anderen zu teilen, der davon noch nie gehört hat. Gleicht das einfach mal mit eurem Leben ab. Ich bin mir sicher, ihr werdet diese Erfahrung auf vielfältige Art und Weise bestätigen können. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich gehe jetzt noch schwimmen. Da habe ich jetzt Freude dran gefunden. Also ich gehe jetzt noch mal in den See, noch mal ein bisschen planschen, ein paar Bahnen ziehen. Also was heißt Bahnen, aber einfach mal so ein bisschen rausschwimmen. Das tut echt gut auf dem Abend. Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf eure Daumen hoch und auf eure Abos. Und wir hören uns morgen. Tschüss.